1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, schon wieder. Ist es tiefe Nacht und wir sind hier und ihr seid auch da, das freut mich sehr. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Freie Themennacht heute, also, das kennt ihr ja, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt. Völlig wurscht über was, dann meldet euch Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de und vergesst nicht, in eure Mail eure Telefonnummer mit reinzuschreiben. Das wäre sehr hilfreich. So, der erste Anrufer heute Nacht heißt Alexander und ist 34. Guten Morgen, Alexander. Hallo. Hallo. Um was geht's bei dir? Ich bin verlassen worden von meiner Frau. Die ist ins Frauenhaus geflüchtet am 2. August mit unseren drei Kindern. Ja. Wegen regelmäßiger, häufiger häuslicher Gewalt. Die von dir ausging? Mhm. Ja. Was heißt denn regelmäßiger, häufiger Gewalt? Also, das hat mal angefangen, also es ist auch vor Jahren mal vorgekommen, dass er mal ein blaues Auge war und ja, Tritte, Schläge, mal gepackt am Hals, an Schultern, die ganze Facette. Also richtig heftig. Mhm. Über viele Jahre. Wir sind 9 Jahre verheiratet. Wie alt sind die Kinder? 6, 8 und 10. Mhm. Die sind war's, jetzt halt, bitte? War es am Anfang auch schon so krass? Ja, nee, da war es eigentlich nur Eifersucht und so. Und wenn da mal ein Problem war, dann... Ja. Aber da bin ich nicht handgreiflich geworden. So, jetzt bin ich erstmal froh, dass eine Frau von dir weg ist. Ja. Muss man so sagen. Ja, auf jeden Fall. Sie ist seit 2.8. saß du im Frauenhaus. Hast du irgendwas gehört von ihr seitdem? Ja, ich habe seit der 3. Woche habe ich die Kinder wieder. Ach, die wohnen bei dir, die Kinder jetzt? Nee, die sind im Frauenhaus, aber ich durfte sie dann schon... mal sehen. Ach so. Und jetzt läuft auch der regelmäßige Kontakt zu den Kindern. Ja, und du hast auch Kontakt zu deiner Frau? Jetzt wieder, ja. Sie hat telefonisch oder wie? Wir sehen uns auch und reden ganz vernünftig eigentlich. Ja. Ja, erstmal 7 Wochen gar nicht. Mhm. Also da hat sie sich einmal gemeldet am Telefon. Mhm. Und ja, jetzt seit der 7. Woche halt, ich glaube, wir sind jetzt in der 10. Woche. Ja. Ja, reden wir auch wieder vernünftig. Was redet ihr denn nach so vielen Dingen, die da vorgefallen sind? Kann man ja. da überhaupt noch reden? Gibt es ja. da eine Entschuldigung, eine Erklärung? Na klar, von meiner Seite auf jeden Fall, aber die will sie momentan noch nicht annehmen. Was sind denn das für Erklärungen deinerseits? Ich bin da jetzt erst die letzte Zeit, also eigentlich erst seit gestern auch drauf gekommen, dass ich vielleicht, dass es vielleicht von meiner Kindheit kommt oder weil ich bin hier auch in der psychologischen Beratung. Und da haben wir halt über meine Kindheit jetzt gesprochen, weil ich auch unbedingt eine Gewalttherapie machen will. Mhm. Also Anti-Gewalt-Training wahrscheinlich. Ja. Ja. Und ja, und dann kam so eins zum anderen in meinem Kopf und da waren zum Beispiel sind so Sachen passiert wie, dann habe ich meine Frau einfach rausgeschickt, sage ich mal so, ne? Mhm. Einfach vor die Tür gesetzt. Mhm. Und das ist halt in meiner Kindheit auch passiert. Mhm. Da sehe ich halt so, dass ich wir sind auch in dem Alter, wo meine Kinder sind, bin ich auch geschieden worden. Mhm. Und bei uns war es auch an der Tagesordnung. Mhm. Mag ja vielleicht alles sein. Das entschuldigt dein Verhalten nicht im geringsten. Das ist ja klar, ne? Das ist vielleicht eine psychologische Erklärung, aber keine Rechtfertigung für das, was du getan hast. Nein, das weiß ich auch. Hast du deine Frau auch vor deinen Kindern geschlagen? Nein. Nein, das ist nicht einmal passiert. Mhm. Hat deine Frau jetzt schon irgendwie Signale gesetzt, dass sie vielleicht wieder zu dir zurückkommen will? Da sind, also ich sag mal so, fast gar nicht bis hoffnungslos. Mhm. Da ist... Aber wenn ihr miteinander redet, was redet ihr denn dann konkret? So über die Kinder meistens. Und ach so, so ich versuche mich immer, ich habe ja auch ein hohes Mitteilungsbedürfnis jetzt. So, dass ich in so einer Bringschuld fühle ich mich, dass ich ihr was beweisen muss oder sonst irgendwie was. Mhm. Darüber haben wir halt am Anfang viel geredet. Mhm. Aber da stoße ich nur auf Granit. Ja. Verständlich, ne? Ja. Wenn da wird nur, also da war auch Alkohol. Ich habe über Jahre getrunken. jetzt nicht so, dass ich in eine Kneipe gehe und dann besoffen nach Hause komme, aber zu Hause dann immer nachmittags, sage ich mal, die Flasche Bier auf und dann hatte ich so ein Computerspiel halt viel. Und das heißt, du bist jetzt erst wach geworden durch die Tatsache, dass deine Frau ins Frauenhaus gegangen ist? Ja. Das so krass musste erst kommen, bis du mal zur Besinnung gekommen bist. Ja. Ist ja auch schon traurig, ne? Auf jeden Fall. Nach so vielen Jahren. Mhm. Jetzt bist du in einer psychologischen Betreuung oder Beratung? Ja, das ist eigentlich nur so eine Beratungsstelle, aber der will mich, und ich will ihn auch natürlich immer wieder da sehen. Wir reden dann. Mhm. Und ja. Du sollst auch in dieses Antigewalttraining gehen? Nee, ich soll nicht, ich will. Du willst, natürlich, ja gut, du sollst und willst, ja. Mhm. Weil ich will wissen, wie ich mich so ändern kann oder wie das aus mir rauskommen kann, was da alles passiert ist. So, bei aller Kritik, was du auf dem Carpools hast, finde ich das auf jeden Fall natürlich schon mal eine gute Einstellung. Mhm. Und die muss man auch respektieren, dass du jetzt dich so kritisch siehst. Aber wahrscheinlich wird diese Reue nicht ausreichen, um deine Frau zu überzeugen. Mhm. Wahrscheinlich ist das der große Preis, den du zahlen musst, dass du deine Frau verloren hast. Ja. Und das, was du jetzt nur tun kannst, ist, dass du für die Zukunft, damit nie wieder irgendetwas passiert in dieser Richtung mit anderen Menschen, dass du dich jetzt in den Griff bekommst. Mhm. Gab es denn niemals in den Jahren mal Momente, wo du selbst an dir gezweifelt hast, dass du gesagt hast, nee, so kann ich das nicht weitermachen? Nee, es ist dreimal vorgekommen, dass meine Frau weggegangen ist über einen Zeitraum von 2 bis 3 Tage. Und dann haben wir so geredet am Telefon und ja, dann war das mal wieder ein paar Wochen gut und dann hast du wieder reingeschlagen. Ja. Mein Gott, mein Gott. Jetzt sind dir die Augen aufgegangen. Ja. Drei Kinder. Drei Kinder. Drei super, eigentlich alles tipptopp. Mhm. Aber. Weißt du, was deine Frau plant zu machen? Ja, sie hält sich das noch vor mit dem Paragraphen 1565. Das heißt, eine Anzeige erstatten? Nee, Scheitern der Ehe ist das, also dieses Trennungsjahr nicht einhalten zu müssen. Ach so, genau, ja, stimmt, ja. Und, ja. Weißt du, Alexander, das Einzige, was du jetzt tun kannst, ist dich in Reue zeigen, das tust du ja schon, an dir arbeiten, das hast du ja nur auch angefangen schon. Mhm. Und im Übrigen dich sehr höflich und freundlich deiner Frau gegenüber verhalten und sonst nichts. Mhm. Du darfst sie in keinster Weise bedrängen oder rumbetteln, komm doch wieder zurück oder so etwas. Ja. Werd erstmal ein anständiger Mensch. Mhm. Vor allen Dingen auch ein Vorbild für deine Kinder. Ja. Dann, hast du irgendwann das moralische Recht zu sagen, komm doch wieder zurück. Im Moment hast du das nicht. Mhm. Bei uns ist halt noch eine Sache offen. Wir haben im großen Stil mit Zigaretten zu tun gehabt. Kriminelle Sachen? Ja. Wer ist wir? Deine Frau und du? Ja, wir sind da so reingeraten. Handelt sich da um 25.000 Stangen Zigaretten. Die haben wir gelagert über einen längeren Zeitraum, sage ich mal. Und wo sind die jetzt? Bitte? Wo sind die jetzt? Nein, jetzt ist das Verfahren am Laufen. Wir sind observiert worden. Ach so. Und ich habe halt meine Verhandlung gehabt. Ich war nur, sage ich mal, so Mitwisser und habe auch gesagt, ich will damit nichts mehr zu tun haben. Und das wurde mir alles gut ausgelegt, sage ich mal so, und bin vor dem Schöffengericht dann zu 3 Jahren Bewährung verurteilt worden. Meine Frau hingegen war 4 Wochen in Bielefeld. Und ja, er hat halt so, sage ich mal, wenn man dazu nennen darf, die Lagerwirtschaft gemacht. Ja, wie die Lagerwirtschaft. Die Zigaretten waren bei uns gelagert. Ja, also zu was ist sie verurteilt worden? Noch gar nicht. Das steht noch an. Das ist das Problem, was ich habe. Oder das nächste Problem, was ich habe. Die Frage, was passiert da mit den Kindern? Genau. Wenn sie, sage ich mal, jetzt auftischt, so wie es auch, ich habe jetzt schon ziemlich viel gelesen, auch in der Anklageschrift jetzt steht schon, dass die Kinder auch traumatisiert sind und so. Und ich sag mal, dann kann es ja natürlich passieren, dass mir jegliches Umgangsrecht verweigert wird, obwohl es ja jetzt klappt. Ich soll ja auch in den Ferien jetzt die Kinder 11 Tage an einem Stück kriegen, weil die Kinder auf mich fixiert sind. Die wissen natürlich nicht, warum. Ja, verstehe. Ne? Das heißt, durch dieses Verfahren, was da noch offen ist mit deiner Frau, könnte auf dich noch einiges zukommen. Ja. Was ist denn das für eine Scheiße, was ihr da gemacht habt? Mit ja, wir sind, da ist ein Lager halt bei uns aufgebrochen worden. Mein Schwager, der steckt ja schon tiefer drin und der hat uns gefragt, ob wir, wir haben halt eine Wohnung unten drunter frei, ob wir halt was lagern können, mal. Ne? Und was ist für euch dabei rausgesprungen? Gar nichts. Wir haben einen guten Preis gekriegt für eine Stange und meine Frau hat ab und zu mal was Taschengeld gekriegt. Also im Großen und Ganzen, grob gesagt, wie viel Geld habt ihr verdient an dieser Aktion? Gar nichts. Es waren ja mehrere Aktionen, vielleicht 1000 Euro. Mein Gott, seid ihr dumm. Ja. Mein Gott, seid ihr doof. Dafür riskiert ihr all euer, das ganze Leben und die Freiheit und habt jetzt diesen ganzen Ärger an der Backe. Ja, meine Frau spielt das halt runter. Die meint, die käme irgendwie mit einer Bewährungsstrafe davon. Ich meine, wir haben gute Anwälte in der Sache. Aber ich, solange ich das nicht gehört habe, dass sie nicht ins Gefängnis muss, glaube ich da noch nicht richtig dran. Ja, verstehe. Da kann ich natürlich überhaupt nichts zu sagen, Alexander. Das ist ja klar. Das, ihr habt Anwälte und da müssen die sich um kümmern. Ich kann dir nur so meine menschliche Haltung sagen, eben zu deiner Frau und wie das weitergehen soll, dass du dich auf Abstand halten sollst und dich vernünftig ihr gegenüber zeigen musst. Das ist die einzige Chance, die du hast. Und die große Hoffnung, du bist erst 34 Jahre alt, dass dir jetzt endgültig die Augen aufgegangen sind für dein ganzes Leben. Was machst du beruflich? Ich bin Koch. Koch? Ja, ist doch ein guter Beruf. Ja. Macht dir Spaß? Ja, klar. Super. So, jetzt hoffe ich, dass alles ordentlich abläuft, sagen wir es mal so. Ich glaube, das ist ein guter Wunsch. Alles klar. Ne? Alexander, grüß deine Frau von mir und alles Gute. Danke dir. Tschüss. So, ihr Lieben, wir machen weiter mit der Susi und Susi ist 24. Hallo Susi. Guten Morgen, Domian. Ja, Susi, schön, dass du da bist. Ja. Ja. So, was geht's denn? Über was reden wir beide? Ich rufe dich an, weil ich ein barbarisches Problem momentan habe. Ein barbarisches Problem? Ja, weil ich einen riesengroßen Fehler gemacht habe. Ja. Und den Fehler total bereue. Jetzt bin ich aber gespannt. Ich habe vor knapp 6 Wochen meinen Freund im Flagranti beim Fremdgehen erwischt. Das wäre ja eher ein Fehler deines Freundes und nicht dein Fehler. Alles, ja, alles gut und schön. Wir haben uns wieder vertragen. Wie lange ist er dein Freund? Wie lange seid ihr schon ein Paar? Wir sind jetzt knapp ein Jahr zusammen. Ja. Und wer war die Person, mit der er fremdgegangen ist? Eine beste Freundin von mir, mit der ich auch mal was hatte. Ach so. Okay, so. Du hast ihn erwischt, aber ihr habt euch wieder vertragen. Wir haben uns wieder vertragen. Du hast ihm vergeben. Ja. Ich hab ihm das vergeben, weil er mir was dazu geschildert hat. Wie gesagt, alles kein Thema. Am Montag haben wir uns gestritten. Er hat mir verbale Sachen an den Kopf geschmissen. Ja. Und ich habe den Fehler gemacht, bin zu seinem besten Freund, wollte mich eigentlich nur mit seinem besten Freund drüber unterhalten und habe bei seinem besten Freund geschlafen und leider auch mit seinem besten Freund. Nun könnte man ja salopp sagen, nun seid ihr quitt. Ja, so auf die Basis. Hast du es denn deinem Freund schon gesagt? Ja, ich hab's ihm gesagt. Und was er hat mir sozusagen das zwar auch verziehen, sag ich mal. Ja. Aber jetzt habe ich Angst, dass die Beziehung total am Kicken ist. Ja, ist die Beziehung denn überhaupt so richtig in Ordnung noch, wenn da so komische Sachen vorfallen? Bin ich mir nicht so ganz sicher. Bin ich mir auch nicht so ganz sicher, wie du es erzählst. Wie hat er das denn erklärt, dass er mit dieser Frau fremdgegangen ist? Naja, das war ein ganz dummes Ding halt, weil er meinte, er wäre auf einer Party gewesen bei einem Kumpel, die hätten wohl gefeiert und naja, man wäre ins Quatschen gekommen, es wäre Alkohol geflossen und wie das dann halt so ist, man schiebt den Alkohol halt vor. Also das ist die einzige Erklärung? Ja, so auf die Basis. Alkohol und ein bisschen rollig und dann war es das schon. Ja. Und du hast es gemacht, weil du ihm einen auswischen wolltest? Weil du ein bisschen Wut auf ihn hattest? In dem Moment denke ich mir mal, es wird wohl bloß die Rache gewesen sein, weil ich habe es hinterher total bereut. Weil dich dieser Freund, mit dem du da geschlafen hast, gar nicht so interessiert? Ja. Also du bist wieder eigentlich überhaupt nicht, sage ich mal. Aber du hast den Sex damit gemacht. In dem Moment, ich sag mal, das war in dem Moment der Affekt, weil wir uns halt gestritten hatten. Mhm. Und ich wollte eigentlich bloß jemanden zum Quatschen und dann ist es halt auch passiert. Verstehe. So. Ganz spontane Antwort. Was empfindest du für deinen Freund? Eigentlich sehr viel. Liebe? Ja. Große Liebe? Bin ich mir nicht so ganz sicher. Ah ja. Leidenschaft? Große Leidenschaft? Leidenschaft, ja. Ja. Also im Bett klappt das mit euch beiden schon gut? Eigentlich schon. Ja. Ja, Susi, ich weiß es nicht. Also irgendwas ist da ein bisschen faul im Gebälk bei euch, glaube ich. Dass er das gemacht hat, dass du es jetzt wieder gemacht hast. Es kann sein, dass sich das vielleicht jetzt damit erledigt. Kann sein. Ich würde einfach, wenn du bist ja noch interessiert an dem Mann, das kann man ja so sagen. Da ist ja noch Gefühl da. Ja. Da ist Gefühl. Ja, aber barbarisch. Barbarisch? Ja, aber barbarisch. Wie meinst du, was heißt das? Barbarisch? Naja, das ist so ein Ausdruck, für, das sagt man bei uns hier in Sachsen, soll das so gut wie heißen, sehr viel. Sehr viel, achso, gut, ja, ja, ich verstehe schon, ja, barbarisch ist ja auch riesig und verrückt und ja, verstehe. Ja, also, was kann man machen? Man kann einfach sagen, okay, das ist jetzt zweimal richtig blöd gelaufen. Man spricht sich nochmal aus und erklärt das alles. Wie hat er denn reagiert, als du es ihm gesagt hast? Naja, er war zwar erstmal geschockt, hat mich dann auch ganz entsetzt angeguckt, weil wir schon vor ein paar Monaten mal so ein Thema hatten, ja, dass dieser Freund mich eigentlich versucht hat anzugraben. Ja. Oh, und dann hat er mich, wie gesagt, geschockt angeguckt und meinte zu mir, wie ist das denn passiert? Ich denke, der ist nicht dein Typ. Mhm. Ja. Aber er war dann nicht so ganz sauer, oder? Nee, nicht wirklich. Mhm. Wie kam das? Hast du gleich gebeichtet oder wie kam das? Naja, das war ein ganz blödes Ding. Er hat mich angerufen. Ja. Dienstagmorgen. Ich bin ein paar Mal nicht ans Telefon gegangen. Mhm. Und irgendwann bin ich dann doch rangegangen, weil ich halt die Schnauze voll hatte, weil ich den Streit halt vom vorhergehenden Tag einfach klären wollte, was da Phase war, was ihn da eigentlich geritten hatte. Mhm. Und in dem Moment kam aber halt der Freund, bei dem ich über Nacht gewesen bin, gerade wieder in die Wohnung rein. Mhm. Weil der bloß kurz unten im Haus war, in, ja, so komischen Laden, dort was holen. Ja. Und in dem Moment kam der halt wieder rein und meinte bloß so, bin wieder da, könnt dann frühstücken. Ja, und da hat er es halt mitbekommen. Ach du, das ist ja wie im Affenhaus da bei euch. Das war auch eigentlich ein ganz blöder Zufall. Susi, lange Rede, kurzer Sinn. Ihr seid ein Jahr zusammen. Du hast große Gefühle, aber ob es nur die ganz große Liebe ist, bist ihr denn nicht im Klaren. Redet doch nochmal richtig in Ruhe miteinander, ihr beiden. Und beschließt, das kann man ja auch beschließen, dass man sagt, okay, da ist zweimal was schiefgelaufen. Wir versprechen uns gegenseitig, dass das nicht mehr passiert. Ihr sagt euch vielleicht auch das, was euch so ein bisschen aneinander stört. Und gebt euch einfach nochmal eine neue Chance. Und da muss man sehen, wie sich das in den nächsten Monaten entwickelt. Du hast gut reden, Jürgen. Ja. Das ist alles nicht so einfach. Besonders wenn man dann, sag ich mal, als Frau von beiden Seiten, auf beide Seiten steht, auf die männliche und auf die weibliche. Das ist halt nicht so ganz korrekt. Verstehe ich nicht. Wieso ist das dadurch problematisch? Weil es schon mal vorher von meiner Seite her mit einer Frau passiert ist. Ja, aber ich meine, auch so dieses Thema. Pass mal auf, Susi. Ich weiß nicht, ob es dir bekannt ist, dass ich auch auf beide Seiten stehe. Aber wenn ich mich in einen Menschen verliebt habe, ist das völlig scheißegal, ob ich auf beide Seiten stehe, dann habe ich mich in einen Menschen verliebt und dann ist das mein Mensch. Das ist völlig wurscht, ob ich dann auch noch die andere Seite interessant finde. Entscheidend ist, was man im Herzen fühlt. Nur darum geht es. Und wenn du jetzt so am Rumlavieren bist, ja, dann lass es doch gleich sein. Wenn du auch weiter deinen Sex mit Frauen haben willst und Dann kann Nein, das nicht, aber mein Problem ist halt momentan, dass von ihm halt so nicht mehr rüberkommt, schon seit Wochen, dass er mir nicht mehr sagt, dass er mich liebt. Bei ihm kommt immer nur noch das rüber, ich hab dich lieb, ich mag dich. Okay. Da kommt aber kein, ich liebe dich mehr. So, dann stellst du ihm klar die Frage, liebst du mich noch, wollen wir es nochmal versuchen? Das sind die beiden Fragen. Wenn die klar mit Ja beantwortet werden, versucht ihr es nochmal. Wenn die nicht mit Ja beantwortet werden, war es das. Okay? Okay. Ich kann ja nicht mehr sagen. Also das sind die beiden klaren Fragen. Liebst du mich, ja, und wollen wir nochmal eine Chance? Wollen wir es nochmal versuchen? Wollen wir uns nochmal, ja, eine Chance geben? Das werde ich morgen. Ja. Vormittag, wenn ich ihn sehe, gleich tun. So ist es richtig. Susi, dann wünsche ich viel Glück und alles Gute. Jo, danke dir. Tschüss. Tschüss. Ciao. 0800 220 5050. Unsere kostenfreie Nummer für euch. Und die E-Mail-Adresse lautet domian@wdr.de. Und heute ist eine freie Themennacht. Und wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, ganz egal über was, dann meldet euch. Hier ist Thomas. Thomas ist 45 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, Thomas. Grüß dich. Hallo. Um was geht's bei dir? Wir haben vor 10 Jahren schon mal telefoniert. Ah, vor 10 Jahren. Da kann ich mich wahrscheinlich nicht so ganz gut mehr erinnern. Nein, da war gerade ein paar Stunden vorher mein Sohn gestorben. Oh. Ganz seltene Stoffwechselerkrankung. Ja. Wie alt war dein Sohn damals? 12,5. 12,5, ja. Mhm. Und jetzt rufe ich an, weil am 1.7. mein älterer Sohn gestorben ist. Woran? Drogen- und Medikamentenmissbrauch. Wie alt ist dein Sohn geworden, Thomas? 26. Das ist aber heftig. Ja, sehr. Das heißt, ja. Wie viele Kinder hast du noch? Keine mehr. Das heißt, du hast deine beiden Kinder jetzt verloren? Ja. Woran ist er genau gestorben, dein Sohn? Du sagst Medikamenten- und Drogenmissbrauch. Was kann man sagen? Eine Überdosis gesetzt, oder? Ja, nehme ich an, weil ich wusste schon seit längerem, dass er medikamentenabhängig ist und ich war bis März 2,5 Jahre im Ausland, mhm, und habe dann auch mit ihm über Werk und Wehen und Handy telefoniert und da sagt er mir, dass er jetzt da hingeht in eine Drogen, in so eine Entzugsklinik und... Ach so, das schon. Ja, Welche Drogen waren denn da im Spiel? Das kann ich nicht genau sagen, weiß ich nicht. Also harte Sachen natürlich. Ja, nehme ich an. Ja. Haben morgens gefunden, alles aus dem Mund raus und aus der Nase, wie ich gehört habe. Ach, du hast ihn nicht gefunden? Nein, ich nicht, nein. Wohnt ihr denn jetzt in der Nähe? Habt ihr in der Nähe gewohnt? Ja, jetzt so ungefähr 15 Kilometer auseinander. Ja. Wie nah war denn euer Verhältnis überhaupt? Ja, nicht so nah, weil ich bin zweimal verheiratet gewesen und er stammte aus der ersten Ehe und da war ich bloß 2,5 Jahre verheiratet und dann habe ich ja nochmal geheiratet und dann kriegten wir ja unseren Behindertensohn und da habe ich mich dann... Hast du ihn ein bisschen vernachlässigt jetzt, ja, den älteren Sohn? Ja, genau. Das heißt, ihr habt euch auch gar nicht so oft gesehen dann. Du warst im Ausland, sagst du, die letzten Jahre und... Ja, genau. Und dann eine Woche vor seinem Tod habe ich noch mit ihm telefoniert und... Was macht er da für einen Eindruck? Ja, er hatte mir dann aufgrund dessen, wo er mir eine Mail geschickt hat, Papa, ich brauche dich und war wie so ein Hilferuf. Und dann... Da habe ich dann seine Nummer rausgekriegt, habe dann mit ihm telefoniert und wollte mich dann mit ihm treffen und bin dann auch ein bisschen laut geworden, weil er also ein Hallodri war, keine Lust, Schule, alles scheiße und keine Arbeit. Und ich wollte dann mit ihm losziehen und Arbeit suchen. Ja, können wir machen, wir können morgen dann mal telefonieren, dann treffen wir uns ja. Und ja, das war's dann. Und eine Woche später erfahre ich dann, dass er tot ist. Aber immerhin ist da noch eine Woche vergangen. Hast du ihn nicht versucht, da nochmal anzurufen? Ja, aber ich habe ihn nicht ans Telefon gekriegt und ich hatte da auch ein bisschen Stress. Ich musste eine andere Wohnung haben und war endlich froh, dass ich dann endlich auch selber Arbeit hatte, weil ich bin seit März erst hier und habe dann... Also hast du diesen Hilferuf gar nicht so ganz ernst genommen? Doch schon, aber im Unterbewusstsein irgendwie verdrängt oder... Aber wahrscheinlich nicht so ernst, wie er gemeint war. Ja, das... Weil du ihn schon als, wie du sagst, Hallo, die eingestuft hast, ja, dann hast du vielleicht gedacht, ach, der geht's ein bisschen schlecht und mehr vielleicht auch nicht. Ja, ja. Nur, das macht mir auch alles zu schaffen. Ich bin auch psychisch ziemlich angeknackst jetzt durch diese ganzen... Gibt es denn so etwas wie schon Vorwürfe oder ein Schuldgefühl? Bitte? Gibt es so etwas wie Vorwürfe, Selbstvorwürfe oder Schuldgefühle? Ja, von mir aus ja. Ja, das ist auf jeden Fall. Er hat in der Mail geschrieben, kannst du dich noch genau erinnern, wie er es formuliert hat? Papa, ich brauche dich oder ich brauche deine Hilfe und ruf mich mal an und dann habe ich das dann auch gemacht. War das für ihn ungewöhnlich, so eine Formulierung, Papa, ich brauche deine Hilfe? Ja, eigentlich schon, ja. Ja, hätte man... Gut, wenn wir über Wer kennt wen, dann hat er auch immer Papa geschrieben, aber sonst haben wir uns eigentlich mit Vornamen angesprochen, Papa und... Wie lebst du zurzeit, Thomas? Lebst du alleine oder hast du eine Freundin? Ich habe eine Freundin in Litauen. Ja. Die kommt jetzt, in 2 Wochen kommt die hier runter. Die will auch nächstes Jahr ganz hier runterkommen. Aber im Moment geht es mir nicht gut. Ich habe übrigens heute auch Geburtstag. Ah, Gratulation, obwohl alles sehr traurig ist zur Zeit. Ja, danke. Ja, und so mein Geburtstag verbringe ich alleine. Ich gehe jetzt gleich noch arbeiten, habe Frühschicht und... Ach so, was machst du? Ich bin Maschineneinrichter. Ja. Und habe so mit meiner Familie auch wenig Kontakt. Ich hatte im Vorgespräch auch schon gesagt, ich war... als einziger von 6 Kindern im Heim und immer schwarz. Und wenn irgendwas kaputt war, fehlte, wurde nicht gefragt, Thomas her. Und dann gab es Dresche von unserer Mutter. Und Auch ein schweres Leben gehabt. Und dann 2 so Schicksalsschläge jetzt zu verkraften. Und ein behindertes Kind gestorben. Ich mich dann auch vor 2 Wochen oder vor 3 Wochen mit meiner... Ich habe übrigens eine Zwillingsschwester, mit der dann auch in der Wolle gehabt. Und... irgendwas war da, ich weiß nicht mehr, worum es ging. Und dann, ihr tut immer so, als wenn das an einem alles so spurlos vorübergeht. Mhm. Ich sage, ihr könntet mich auch mal fragen, wie es mir geht und. Aber ich sage, dein Mann, der spult das alles so runter, als wenn das nichts wäre. Und was sagt sie darauf? Das stimmt ja gar nicht. Und Peter kannte deinen Mann auch gar nicht, deinen Sohn auch gar nicht. Ich sage, ist doch egal, aber meinen anderen Sohn, da habt ihr ja auch nur Witze drüber gemacht. Haben Witze über den behinderten Jungen gemacht? Ja, sie war Patenkind und dann haben wir zusammen in einem Ort gewohnt und dann hörte ich dann, wie ihre Tochter sagte zu einem anderen Mädchen, na, wir haben eine in der Familie, der ist nicht ganz dicht im Kopf. Und das tut natürlich weh. Ja. Das tut natürlich weh und ist grauenhaft. Ich höre so aus all dem, was du erzählst, dass du mit deinen Gefühlen und mit all dem, auch mit der Trauer, sehr alleine bist. Ja, ich bin ganz alleine. Da ist keiner, mit dem du die aussprechen kannst und der dich tröstet und mit dem du auch über deine Gewissenskonflikte sprechen kannst. Da ist nichts, ne? Nee, gar nichts. Deine Freundin, spricht die Deutsch? Ja, gut, Deutsch. Ja, mit der kann ich dann reden, aber das ist dann über Telefon sowieso ist weit weg. Ja, ja. Weit weg und teuer und so, wenn sie hier ist, ist gut, dann... Also, aber, du hast ihn nicht persönlich gefunden? Nein. Aber du hast ihn gesehen, wie er aussah? Hast du gerade gesagt? Oder hat man es dir beschrieben? Nee, nur beschrieben. So. Nee, ich habe gar nicht, ich habe auch, er wurde ja dann zur Obduktion weggebracht und dann hat meine Ex-Frau das alles mit der Beerdigung geregelt und dann war dann nur auf der Beerdigung dann da. Als du diese Nachricht bekommen hast, dass nun auch dieser Sohn verstorben ist, wie war deine erste Reaktion und dein erstes Gefühl? Ja, da war ich sehr, sehr geschockt. Also im ersten Moment konnte ich gar nicht weinen. Hast du denn mittlerweile schon mal geweint? Ja, öfters. Ja. Ich liege oft, auch wenn ich irgendwie blödes Lied höre oder irgendwie, wenn zwei sich gut verstehen am Fernsehen in irgendeiner Serie, dann kommen die Tränen. Ja, laufen mir die Tränen. Ja, aber das sieht man, das zeigt ja, wie angespannt du bist und wie blank die Nerven liegen. Ja. Auf der Arbeit, da wird mir dann auch schon mal alles zu viel und dann, so wie jetzt, ich habe, normal müsste ich jetzt schlafen, aber ich kann gar nicht schlafen. Ja, wann musst du zum Dienst? Sechs. Um 6 Uhr schon? Ja, aber morgen mache ich nur einen halben Tag und morgen habe ich ja, oder heute habe ich ja meinen Geburtstag und da wollte ich dann ein bisschen... Gelingt dir denn die Arbeit einigermaßen noch hinzukriegen oder machst du da auch schon Fehler oder bist du ein bisschen nachlässig? Nee, das nicht. Das geht, das spulst du noch so ab, das geht. Ja, ja. Nur schon mal muss ich mich hochraffen, dass ich dann gehe. Und zum Glück habe ich so einen verständnisvollen Meister, der kennt uns, ich bin jetzt das zweite Mal schon bei der Firma. So. Und der kennt meine Vorgeschichte auch. Und der weiß auch jetzt von dem Sohn, dass der gestorben ist. Ja, und der, wenn ich den anrufe, ich sag so und so, mir geht's nicht gut und komm, dann bleib heute zu Hause. Und läufst du Gefahr, dass du zum Alkohol greifst? Alkohol gar nicht. Sehr gut. Nee, irgendwas anders? Tabletten oder so? Ja, ich habe schon mal öfters mal ein paar Tabletten genommen, damit ich schlafen kann. Aber schon mal habe ich im Vorgespräch auch gesagt, habe ich schon mal oft Gedanken. Ich war auch jetzt beim Arzt und habe ihr dann auch gesagt, ich wäre gerne bei den beiden. Verstehe. Und dann hat sie mir dann jetzt so Tabletten gegeben, dass ich da ein bisschen ruhiger werde und Gesprächstherapie. Herr Thomas, also ich muss ja erstmal auch nochmal wirklich mein tiefes Mitleid, Beileid ausdrücken. Das ist schon, finde ich, ein schwerer Schicksalsschlag, wenn man so hintereinander zwei Kinder verliert. Ich glaube, dass deine Ärztin einen guten Rat dir gegeben hat mit der Therapie. Ja. Weil du kontinuierlich dann jemanden hast, mit dem du dich richtig aussprechen kannst und über alles so bis ins Detail wirklich reden kannst. So, ja, mit gar keinem. Wenn ich mit meiner Zwillingsschwester mal rede... Genau, so geht das ja gar nicht. So hängst du da im Kreis. Ja, sicher. Ich würde auch dich... Mit meiner Mutter habe ich gar keinen Kontakt mehr. Der habe ich dann mal, als ich in Litauen war, da war ich auch so ganz unten so depressiv und alles Mögliche. Und dann hatte sie mir mal irgendwas bei Werk in Wien geschrieben. Und da habe ich ihr mal das geschrieben, was ich... schon ihr immer sagen wollte und seitdem hat sie mich auf Ignorieren geklickt und seitdem kennt sie mich nicht mehr. Verstehe. Thomas, ich möchte, dass meine Psychologin jetzt noch ein bisschen mit dir spricht. Dass sie dir Ratschläge gibt, welche Art von Therapie du vielleicht angehen solltest, wie du es machst und wo du es machst und so weiter. Ich rate dir es auch sehr dringend, dass du dir von außen Hilfe holst. Ja. Denn das ist schon heftig, was du da zu verkraften hast. Mit all den Nebengeschichten, die du gerade auch noch angedeutet hast. Vor allen Dingen auch gar keinen hab, wo ich mich mal dran festhalte. Ja, genau. Das meine ich auch. Die alle 2-3 Monate, wo meine Freundin dann kommt, das ist dann, da will man dann auch nicht immer nur über die Probleme reden. Ja, klar. Ja. Thomas, meine Psychologin heißt Heide heute Nacht und die Heide würde dich gleich zurückrufen, wenn du bitte jetzt gleich auflegst. Gut. Dann wünsche ich dir alles Gute und hoffe, dass wir dir gleich auch noch ein bisschen weiterhelfen können. Das würde mich sehr freuen. Gut, danke. Auf Wiederhören, Thomas. Ciao. Tschüss. 0800 220 5050. Anneliese. Guten Morgen, 60 Jahre alt. Ja, guten Morgen. Ja, guten Morgen. Ja, hier ist die Anneliese. War, ja, es geht darum, ich bin seit April erblindet. Ja. Und sehe jetzt nichts mehr. Wie kam es zu der Erblindung, Anneliese? Ja, ich hatte einen Zuckerschock, eine starke Nierenbeckenentzündung und dann habe ich nichts mehr gesehen. Kam das so von heute auf morgen? Ja, innerhalb von 4 Stunden. Wurde die Fähigkeit des Sehens immer weniger? Nein, ich war dann nicht mehr ansprechbar. Und wie ich wieder aufgewacht bin, habe ich nichts mehr gesehen. Ach so. Und ich musste dann zum Augenarzt und der Augenarzt hat dann gesagt, dass es eingeblutet ist und die Netzhaut hat sich abgelöst. Ist das hauptsächlich bedingt durch den Zuckerschock? Ja. Hat der, siehst du im Moment überhaupt gar nichts? Ganz schwarz, gar nicht. Schwarz oder auf grau? Auf dem rechten Auge ist alles ganz dunkel und auf dem linken Auge sehe ich nur noch hell und dunkel. Hat der Arzt dir denn in irgendeiner Weise eine Hoffnung machen können, dass man da noch was operieren kann irgendwann? Ja, rechts haben sie das versucht, aber das hat nicht mehr hingehauen. Da hat sich das Blut mit der Netzhaut so verwachsen, dass alles nicht mehr hingehauen haben. Da haben sie den Sehnerv zerstört. Das heißt, du bist jetzt definitiv dein Leben lang erblindet? Ja. Oder gibt es doch noch irgendeine kleine Hoffnung? Bis jetzt nicht. Wie gehst du denn damit um? Das ist doch ein ganz schwerer Schlag für dich sicherlich. Aber ganz schlimm. Ich jetzt im Moment nehme ich Antidepressiva, aber wein tue ich eben noch viel und ich kann das noch nicht begreifen und ganz, ganz schlimm für mich. Das glaube ich. Das ging ja jedem so von uns. Wie geht es dir denn überhaupt jetzt so gesundheitlich nach dem Vorfall? Ja, ich sitze nun immer viel zu Hause, muss mal immer warten, bis jemand kommt, der mal mit mir rausgeht. Du lebst alleine also, kann ich ja nicht. Du lebst alleine? Ich bin alleine, ja. Ich habe zwar einen Freund, aber der wird auch nicht so richtig fertig damit. Ist auch überfordert. Aber nochmal so die Frage zu deinem körperlichen Zustand, zum gesundheitlichen Zustand, abgesehen von den Augen. Wie ist der? Auch nicht gut. Du kannst natürlich nicht alleine rausgehen, hast du gerade gesagt. Wie schaffst du denn jetzt so deinen Haushalt beispielsweise? Und ja, da habe ich Bekannte, die immer herkommen. Oder ich habe auch eine Schwester, die kommt und mir den Haushalt macht. Und zu Hause komme ich ja zurecht, weil ich alles weiß, wo es steht. Ja, aber sonst nicht. Und dein Freund, wie lange hast du diesen Freund schon? 19 Jahre. 19 Jahre. Das ist ja schon eine sehr enge, langjährige Beziehung. Ja. Wie kommt das, dass ihr nicht zusammen wohnt? Ja, wir haben früher zusammen gewohnt, aber dann hat jeder seine eigene Wohnung. Weil ihr euch nicht so gut vertragen habt, oder? Ja, kam dann immer ein bisschen, dann immer ein bisschen was vorgefallen und dann... Ja. Und wie geht er jetzt mit damit um, dass du nicht mehr gucken kannst? Ja, der wird damit, er ist auch überfordert, der wird damit auch nicht fertig. Der kommt selten noch, ist er da. Ach so, er kommt sogar weniger als früher. Ja. Das heißt also, eigentlich eine wichtige Lebensstütze fällt weg. Ja. Wenn er jetzt richtig an deiner Seite stünde, wäre es für dich vielleicht ein wenig erträglicher alles. Ja, richtig. Hast du auch Angst, dass das auf Dauer nicht geht, dass die anderen Leute dir da so helfen und den Haushalt? Ja, das weiß ich ja eben nicht. Ich sitze manchmal da und überlege, was soll jetzt werden, wenn mal keiner mehr kommt? Oder ist niemand mehr da? Ich weiß nicht, was dann aus mir werden soll. Kinder hast du keine? Doch, ich habe eine Tochter, die wohnt an der Nordsee. Und dann habe ich... Und wie viele Kilometer entfernt von der Tochter wohnst du? 600. Ach, 600, das ist natürlich weit. Also es gibt die Tochter, die wohnt 600 Kilometer entfernt. Noch ein Kind? Dann habe ich noch einen Sohn, der wohnt auch in der Nähe, aber das sind 70 Kilometer, aber die arbeitet in Schichten und da ist auch schlecht. Also das Gefühl, ziemlich alleine dazustehen. Ja. Und du sagst, dass du viel weinst. Ganz viel. Ja. Wenn ich schlafe nachts eine halbe Stunde oder eine Stunde, dann bin ich wieder wach. Dann träume ich, ich kann sehen und dann wache ich auf und es ist nicht an dem. Und das Schlimmste ist eben, wenn meine Tochter zu Besuch kommt oder meine Enkelkinder, ich kann sie ja gar nicht mehr sehen, wie sie jetzt aussehen. Wie ist denn dein Verhältnis zu deiner Tochter oder und auch zu deinem Sohn? Sehr gut. Sehr gut. Was sagt denn dann deine Tochter zu der Lage und zu der Situation? Naja, wenn sie hier ist, da weint sie und nimmt sie eben auch sehr mit. Also es gab nie mal eine Überlegung, zum Beispiel, dass du auch dorthin ziehst, wo die Tochter wohnt. Das ist kein Plan. Ja, da habe ich schon überlegt. Aber die arbeiten ja auch den ganzen Tag. Die sind ja auch nicht immer da. Naja gut, aber abends wären sie da. Das ist ja schon mal ein gutes Gefühl. Was machst du denn so den ganzen Tag über? Nichts. Ich sitze hier, habe den Fernseher an, höre, kann ja nicht sehen, aber hören. Sonst gar nichts. Und du kriegst von dem Arzt auch so Tabletten, dass die Stimmung so ein bisschen aufgehellt wird? Ja, das ist geht. Seitdem ich die Tabletten nehme, weine ich nicht mehr so oft. Mhm. Ich habe ja nicht nur ich weine nicht mal leise vor mich hin, sondern ich bin ganz, laut schreie ich ja schon. Ach so. Und das ist, seitdem du die Tabletten nimmst, weniger geworden? Ja, das ist weniger geworden. Also du hast so richtig von ganzem tiefem Herzen laut geweint, so richtig, ja, richtig laut, dass die Nachbarn vielleicht schon Angst bekamen. Kann sein, dass sie schon manchmal das gehört haben. Mhm. Aber ich war jetzt zur Kur. Ah, das und ist da doch hatte gut. Ich, und da hatte ich dann auch eine Psychologin. Ach, du warst nicht, du fährst zur Kur, sondern du warst. Nein, ich war, ja. Mhm. Da hatte ich eine Psychologin und die hat mir eigentlich auch gute Tipps gegeben, wo ich mich hinwenden kann, Blinden- und Sehverein. Zum Beispiel, ja. Ja, und dann haben sie eine Blindenlehrerin. Ja. Die ist gekommen, die lernt mir jetzt mit zwei Stöcke zu laufen. Ja. Und, ja, und dass ich dann vielleicht in so einer Tagesklinik, wo ich am Tag, wollen sie jetzt mal überlegen, ob das geht. Mhm. Wäre das auch möglich, dass du noch Blindenschrift lernst? Ja, aber ich weiß nicht, mit 60? Ja, warum nicht? So alt ist das ja noch nicht. Also, ich meine, weißt du, ich finde das auch extrem traurig, was dir passiert ist. Da müssen wir gar nicht drüber reden. Mhm. Und ich glaube, dass ganz viele von uns verzweifelt wären und auch weinen würden, so wie du das auch tust. Das ist ganz unbestritten. Aber man muss ja auch ein bisschen nach vorne gucken. Und das, was die Frau da gesagt hat mit dem Blindenverein und dass man da vielleicht auch in Kontakt mit anderen Menschen kommt, die nicht gucken und die nicht sehen können. Ja, das will ich auch machen. Das finde ich gut. Und weißt du, mit der Blindenschrift, ich habe da keine Ahnung, wie schwierig das ist, aber das haben so viele Leute gelernt, das kannst du auch noch lernen. Das, ja, das würde dir eine große Abwechslung bieten. Dann könntest du lesen. Ich glaube, alles, was man an Ablenkung dann mitnehmen kann und machen kann, ist, glaube ich, gut in so einer Situation, dass man nicht nur da sitzt und ist traurig. Ja, ich will es ja auch versuchen. Wenn sie mir das anbieten, will ich es ja auch versuchen. Ja. Aber muss das erst mal sehen. Ja, hast du denn jetzt schon ein bisschen Kontakt aufgenommen irgendwie? Ja. Ich war jetzt beim Augenarzt und der musste mir ein Rezept schreiben für diese Blindenstöcke. Mhm. Ja, und das habe ich jetzt alles in die Wege geleitet. Jetzt mal sehen, wie die Krankenkasse da, ob die das genehmigen. Mhm. Hast du denn auch schon Kontakt zu anderen blinden Menschen aufgenommen? Nein, da warte ich jeden Tag auf einen Anruf. Da wollte der Vorsitzende vom Blinden- und Sehverein, der wollte mich anrufen, der wollte einen Termin, wann er kommt. Ja, wir können ja. Wohnst du in einer größeren Stadt oder in einer mittelgroßen Stadt? Mittelgroße Stadt, okay. Wir können ja auch mal ein bisschen hier bei uns im Hintergrund noch gucken, Anneliese, was wir da vielleicht an Telefonnummern finden für dich in deiner Umgebung, wo du dich auch, wo du anrufen könntest und wo vielleicht ein bisschen mehr noch in die Gänge kommt. Ja. Ich finde wichtig jetzt erstmal, dass ein bisschen was in Bewegung in die ganze Sache kommt. Mhm. Vor allen Dingen auch, dass du abgelenkt wirst. Wenn du zum Beispiel einen Nachmittag zum Kaffee trinken in einen Blindenclub gehst, ist das schon mal ein toller Erfolg. Vielleicht lernt man da nette Leute kennen und dann entstehen Kontakte, dann kann man telefonieren und dann ist man einfach nicht mehr so allein mit dem Schicksal. Ja, das ist ja das. Die meiste Zeit bin ich ja allein und dann komme ich immer ins Grübeln und überlege. Finde ich normal. Würde mir auch so gehen. Deswegen muss viel jetzt unternommen werden, dass da was passiert und dass du nicht so traurig bist immer. Ja. Mensch, Anneliese, das ist aber wirklich heftig. Pass auf, wir melden uns gleich nochmal bei dir. Ich bitte dich aufzulegen und wir werden uns gleich nochmal melden und gucken mal so ein bisschen rum. Vielleicht können wir dir auch noch den einen oder anderen Tipp geben. Ich möchte dir von meiner Seite aus nur nochmal Mut machen. Das ist ein schwerer Schicksalsschlag, den du hast. Das müssen wir nicht besprechen. Mhm. Aber auch da gibt es Wege nach vorne und Wege in die Hoffnung. Es gibt viele Menschen, die ein ähnliches Schicksal haben wie du. Und die das habe ich hier auch schon gesprochen in der Sendung. Die am Anfang auch verzweifelt waren und dann aber Fuß gefasst haben und wieder ein neues Leben angefangen haben. Ich habe ja auch noch eine gute Freundin, die ist jetzt gerade bei mir. Ja. Die schläft hier. Ah ja, das ist doch auch schon mal schön. Ja. Aber? Und die ist jetzt hier, da bin ich auch nicht alleine und wir unterhalten uns viel und reden von früher und genau. Das tut mir eigentlich auch gut. Also, es geht langsam, aber es geht voran. Mhm. Ne? So wollen wir es sehen. Gut. Liebe Anneliese, du legst bitte auf und wir melden uns gleich bei dir. Ja, danke schön. Alles Gute von Herzen wünsche ich dir. Tschüss. Tschüss. Und herzlich willkommen, sage ich, zu Frank. Und Frank ist 43. Guten Morgen, Frank. Hallo, Frank. Hallo, Frank. Ja, ich bin da. Ja, da bist du. Ja. Um was geht's bei dir, Frank? Also, ich habe für mich einen ziemlich schweren Schicksalsschlag jetzt gerade hinter mir. Und zwar letzte Woche habe ich in meinem Büro drinne gesessen. Dann kamen vier Kinder laut schreiend auf der Straße und klopften und klingelten und schrien nur, Frank, Frank, Frank, komm ganz schnell auf den Kinderspielplatz mit deiner Tochter. Also meine Tochter ist 12 Jahre alt. Da passiert gerade was ganz Schlimmes. Und ich habe gedacht, um Gottes Willen, was ist los? Und gar nicht mehr groß nachgefragt und bin sofort bei uns um die Ecke zum Kinderspielplatz. Und dann haben die mir das kurz erzählt. Ja, da ist ein Typ. Und also im Nachhinein hat sich dann rausgestellt, ein 17-Jähriger, der meine Tochter abgegriffen hatte, ihr unter Gewalt Alkohol eingeflößt hatte und sie dann sexuell befummelt hat. So, und ich habe den Typen, der war da, wollte gerade da abhauen, auch noch erwischt, habe ihn festgehalten, die Polizei angerufen. In der Sekunde kamen auch noch andere Zeugen. Da habe ich mich auch schon erstmal selber gefragt, warum hat hier keiner die Courage, wenn das jeder gesehen hat, da mal einzuschreiten. Das ist ein kleines Kind. Und dann kam aber noch eine andere Zeugin und sagte, ja, ich habe auch noch gesehen, wie er deine Tochter da an Busen und an den Geschlechtsteilen begrapscht hat. Ja, in der Sekunde habe ich erstmal einen Blackout eigentlich bekommen und habe im Effekt, ich bin nur noch auf diesen jungen Menschen dazu und habe den eine ordentliche Drastprügel erstmal versetzt. Und ja, Ende vom Lied, ich habe jetzt erstmal eine Anzeige wegen Körperverletzung. Der Staat macht eine Anzeige gegen diesen Menschen wegen sexueller Belästigung und auch gegen Körperverletzung mit dem Alkohol. Ja. Das Schlimme eigentlich daran ist, was ich finde, nicht mal seitens der Polizei kam dann irgendwie mal einer auf die Idee gekommen ist, das Kind ins Krankenhaus zu bringen, weil dann haben sie noch ein 12-jähriges Kind, nachdem sowas erlebt hat, erst nochmal Atemalkohol der Test gemacht. Ich meine, was ist daran noch so wichtig in dem Moment? Aber und relativ aggressiv auch mit ihr dann noch gesprochen. Aber das dann irgendwie kam, ja, psychologische Hilfe danach für das Kind irgendwie oder meine Telefonnummer. Nein, gar nichts. Jeder hat sich nur darauf aufgebaut, dass ich diesen Typen noch verkloppt habe. Wie endete das Ganze denn dann? Die Polizei hat den Typ mitgenommen? Ja, die haben den mitgenommen ins Auto und dann, also ins Auto reingesetzt und dann kam mir der eine Polizist nochmal zu mir und sagte, ja, und außerdem, der Mann hat gerade gesagt, er macht jetzt erstmal Strafanzeige noch gegen sie wegen Körperverletzung. Und dann hat die Polizei dich mit deinem Kind alleine gelassen? Wir haben uns einfach auf der Straße stehen lassen. Was hast du da mit deiner Tochter gemacht? Ja, gut, wir sind erstmal zu Hause, weil sie hatte gemessene 1,2 Promille Atemalkohol gehabt. Hab sie erstmal hingelegt und beobachtet, weil da war nichts und dann wollte ich eigentlich mit ihr ins Krankenhaus und dann kam dann nur als nein, nein, nein und die Atmung, das war alles okay. Ich kenne mich Gott sei Dank da vom Medizinischen her ein bisschen auch aus. Aber es muss für das Kind ja auch eine Schocksituation gewesen sein, was sie da mitgemacht hat. Ja gut, sie war logischerweise, es war ja donnerstags, dann auch freitags nicht in der Schule und dann sagte sie am Wochenende, sie will in die Schule und dann kam sie auch ganz zerstört wieder zurück, weil andere Kinder haben das mitbekommen hier im Dorf und die haben dann natürlich irgendeinen Blödsinn erzählt in der Schule, die Kinder dann halt so sind. Und sie kam also relativ dann frustriert zurück und sagt, Papa, ich habe überhaupt keine Lust mehr, die mobben mich jetzt. Und der eine hat erzählt, ich hätte mich da besoffen und hätte da mit dem Erwachsenen rumgemacht und ich wäre die Matratze vom Dorf und hin und her. Wie schlimm. Bist du alleinerziehend? Ich bin alleinerziehender Vater. Meine Frau ist vor knapp 2 Jahren auf Reha gekommen und nie mehr wieder zurückgekommen. Wie schwer hast du den sehr verletzt, diesen Täter? Ja gut, er hat schon ordentlich eine auf die Nase bekommen. Ich meine, was soll ich machen? Weil das war im Effekt gewesen. Ich wusste das eigentlich gar nicht mehr. Er selber hat mir auch noch zwei Zähne unten weggeschlagen. Also er hat sich zur Wehr gesetzt. Er hat sich dann auch schon gewehrt, ja. Aber ich habe in dem Moment nur noch gesehen, meine Tochter. Ja klar. Also natürlich, in der Situation wird das auch jeder nachvollziehen können. Das ist zwar kein korrektes Verhalten und das ist nicht richtig, was du gemacht hast, aber in der Situation, es geht um dein Kind, ja, möchte ich mal rumgucken, wer da nicht sein Kind geschützt hätte oder auch in große Wut gekommen wäre, wenn man sieht, dass der Kerl dem Kind Alkohol eingeflößt hat und es noch sexuell belästigt hat. Ja. Du kannst ja froh sein, dass die anderen Kinder zu dir gekommen sind. Ja, zumal die auch noch bedroht haben, weil ich, wie das im Nachhinein dann noch in Gesprächen mit dem Kinder waren, die haben dann noch über den Zaun, die haben dann gesagt, die haben noch über den Zaun gerufen, lass die Franziska in Ruhe, lass die Franziska in Ruhe. Mhm. Und er muss dann auch noch irgendwie sich auf die zubewegt haben, ja, wenn du uns hier verpetzt oder wenn ihr mich hier verpetzt, dann kriegt er auch noch Schläge von uns. Mhm. Und die kleinsten von denen, die haben dann, also das heißt, die körperlich kleinsten, die sind 11, 12 auch, die haben den Mut gehabt, wegzurennen und gleich zu mir zu kommen. Du sagst ja, du wohnst ja in einem kleineren Ort oder gar in einem Dorf. Kennst du den Täter? Nee, persönlich nicht. Der kam aus dem Dorf nebendran. Ah ja. Und du hast. Der soll aber selber auch, was ich mitbekommen habe, ein ganz schönes Problemkind sein. Irgendwie ein Adoptivkind, das da auch selber Alkoholprobleme hat und selbst seine eigenen Stiefeltern oder Adoptiveltern, sagt man ja dazu, verprügeln tut. Und du sagst, dass das andere Erwachsene das auch gesehen haben, was er mit deinem Kind getan hat? Ja, zwei Erwachsene aus dem Fenster gegenüber haben das gesehen und haben dann nur gesagt, ja, das ist er, wir haben es gesehen. Und die haben nicht die Polizei angerufen? Nein, da hat sich überhaupt keine Bewegung gesetzt. Das ist eigentlich unfassbar. Ja, ich habe eigentlich so eine Wut. Ich habe eine neue Freundin, die hat mich dennoch zurückgehalten. Ich habe gesagt, dem knall ich auch noch eine da oben für diese Frechheit. Ja, weil ich bin also wirklich kein aggressiver Mensch. Ja. Also, aber diese Aggression ist weg jetzt, hoffe ich, ne? Die Aggression ist vollkommen weg. Kann ich verstehen. Da hätte ich auch so einen Hals, wenn die aus dem Fenster gucken und sehen das. Ich meine, den Hals habe ich immer noch. Ja, natürlich. Das ist ja vollkommen klar, aber mein Gewalt ist absolut keine Lösung. Das ist das Wichtigste eigentlich. Ich bin auch absolut Gegner von irgendwelcher Gewalt. Mhm. Ja, mein Kind, egal was es macht, die hätte noch nie im Leben eine Ohrfeige bekommen oder irgendwas. Weil man kann reden über alles, aber in dem Moment ging nichts mehr. Das ging definitiv nichts mehr. Ja. Lass uns mal eben noch über dein Kind reden. Ja. Das ist ja nun zumindest verstört, das Mädel, ne? Das kann man so sagen, auch aufgrund der Reaktionen in der Schule und auf der Straße. Ja klar, sie hat sich verändert innerhalb von dieser einen Woche. Ich würde dir dringend raten, dass du zumindest mal für 1-2 Sitzungen zu einem Kinderpsychologen mit dem Kind gehst. Ja, da haben wir jetzt einen Termin vereinbart. Ich habe die Situation erklärt. Ja. Beim ersten, der hat mir gesagt, ja, 6 Wochen Termin, 8 Wochen Termin. Da habe ich gesagt, Leute, ich meine, Entschuldigung, das könnt ihr irgendwie bei einem ADHS, Entschuldigung, jetzt, dass ich sage, ADHS-kranken Kind, was schon langzeit in Behandlung ist oder so, da kann man dann auch vielleicht auch mal warten. Mhm. Ja, das ist kein akuter Fall, aber ich brauche am besten heute, gestern einen Termin. Und wann hast du den Termin? Ja, jetzt habe ich nächste Woche gleich Dienstag einen bekommen. Eigentlich, finde ich, hätte diese Initiative auch von der Polizei ausgehen müssen, dass die Polizei das arrangiert, dass das Kind sofort danach mit einem Psychologen hätte sprechen müssen. Domian, weißt du, was am schlimmsten war? Ich bin dann Montag gleich mit in die Schule gegangen, habe das mit dem Lehrer dann da gleich, also nachmittags noch in die Schule gefahren, nachdem meine Tochter mir das erzählt hat, was in der Schule passiert ist mittags, habe mit denen geredet, mit den Lehrern, habe gesagt, habt bitte ein Auge drauf. Mhm. Und selbst der Lehrer, der hat er wirklich nur mal ganz kurz zugehört und sagte dann, ja, aber bring wenigstens noch eine Entschuldigung mit von Freitag. Der ist überhaupt nicht auf das Thema eingegangen. Normalerweise als Lehrkraft muss ich doch da hingehen und sagen, okay, scheiße, lass die lieber noch mal 1-2 Tage zu Hause. Wir können den schulpädagogischen Dienst einschalten oder irgendwas. Gerade in der heutigen Zeit. Aber es kam null Hilfe. Null. Wir haben wie zwei begossene Pudel auf der Straße gestanden und wussten nicht mehr vorwärts und nicht mehr zurück. Frank, meine Psychologin, die heute Nacht hier ist, die Heide, die ist auch Psychoanalytikerin. Okay. Die kennt sich sehr gut aus in allen Bereichen der Psychologie und Psychotherapie. Ich würde gerne, dass sie jetzt mit dir nochmal spricht, dass sie dir auch einfach nochmal ein paar Tipps an die Hand gibt, wie du dich dem Kind gegenüber verhalten solltest. Ja, das wäre auch sehr wichtig, weil ich stehe eigentlich sehr stark meinem Kind gegenüber, weil ich will da keine Schwäche zeigen, weil das wird nichts bringen, wenn ich da selber noch rumheulen würde und sie mit tiefer reisen würde. Genau. Aber das machen wir jetzt so. Aber die Nächte sind schon hart für mich. Das glaube ich. So, das heißt, wir rufen dich gleich nochmal an, du legst auf. Okay. Ich hoffe, dass du mit dem Verfahren, was dir da jetzt anhängig ist, dass du da einigermaßen gut rauskommst. Ja, das hoffe ich auch. Und vor allen Dingen, dass es deinem Kind bald wieder besser geht, das ist die Hauptsache. Ja, ist halt auch bei der Öffentlichkeit immer so. Das ist ziemlich stark, weil ich selber auch viel in der Öffentlichkeit arbeite und die Leute deuten ganz schnell mit einem auf den Finger. Ja. Ja, aber es ist ja aus dem Affekt heraus entstanden. Ja. So kann man das ja erklären. Und ich möchte einen Vater sehen, der das vielleicht nicht, der das nicht gemacht hätte. Ja. Damit will ich das nicht rechtfertigen, aber nein, man kann nein, es ja... Nein, Selbstjustiz darf man nein, nicht kein üben, Thema. Um Gottes Willen, kein das darf man auch nicht nein, verschönern, nein. Aber das ist halt so gewesen. Ja, ich meine, es gab schlimmere Fälle. Ich erinnere nur an Frau Bachmeier in Frankfurt, die den Täter im Gerichtssaal erschossen hat. Okay, Frank, jetzt legst du bitte auf und wir melden uns gleich bei dir. Alles klar. Von Herzen alles Gute wünsche ich dir und deinem Kind. Danke. Tschüss. Gute Nacht. Gute Nacht. Und hier ist Nina. Nina ist 35. Guten Morgen, Nina. Schönen guten Morgen. Hallo Nina, um was geht's bei dir? Ja, das geht darum, dass ich seit 3 Wochen als Prostituierte arbeite. Seit 3 Wochen? Seit 3 Wochen, ja. Warum? Warum? Mein anderer Job war auf einmal weg. Was hast du vorher gemacht? Ich stand vor dem Etablissement als Türsteher und Leuteeintreiber, sage ich mal. Ich war da. Achso, das heißt, du warst schon so ein bisschen vertraut mit dem Milieu, das schon. Du warst jetzt nicht gerade in der Ja. Und? Wie bekommt ihr dieser Job? Wie bekommt ihr dieser Job? Das weiß ich auch noch nicht so genau, glaube ich. Wie empfindest du das denn? Schrecklich. Schrecklich? Eigentlich ist es echt schrecklich. Ich finde mich selber schrecklich, dass ich überhaupt sowas hinbekomme. Mhm. Aber ich bin schockiert, dass es funktioniert. Ich meine, ich bin kein hässliches Entlein oder so. Mhm. Aber das ist... Ekelst du dich vor den Männern? Ja. Mhm. Manchmal ist es echt widerlich. Mhm. Also wenn man sie dann auch vorher echt darauf aufmerksam machen muss, irgendwie doch mal nochmal zu duschen, Gott sei Dank, sind da alle Einrichtungen gegeben oder so, das ist dann... Verstehe ich nicht, wie man überhaupt so das Haus verlassen kann, sage ich mal, obwohl das schon eine gehobenere Klasse ist halt. Ne? Diese Entscheidung kam aber ganz freiwillig von dir, dass du damit anfängst. Ja, also ich bin nicht gezwungen worden oder und, so. Und nee, du hast auch keine Schulden? Nein. Ich bin da in nichts verheddert oder verstrickt oder sowas. Hast halt. Du eine Berufsausbildung irgendwann mal gemacht? Ja, ich bin gelernte Friseurin, aber so. Habe die letzten Jahre halt eigentlich sehr viel immer mit Computern zu tun gehabt. Mhm. 3 Wochen als Prostituierte und du sagst, ekelhaft. Ja, und irgendwie... Reicht das nicht schon als Urteil aus, zu sagen, ich mach das nicht mehr? Ja, eigentlich schon, aber ich... Finde ich schon. Man steckt einfach in so einem Laufrad schon drin, ne? Naja, also, nach drei Wochen noch nicht. Ich mach das einfach fertig, ich krieg seitdem nichts mehr gebacken. Ich sag dir, Nina, wenn ich habe hier schon mit sehr vielen Huren gesprochen. Und ich weiß, dass es Frauen gibt, die können das professionell und das ist auch okay so, wenn die das machen, da soll niemand drüber urteilen, wenn das deren Job ist. Aber sobald, und das sagen auch die Frauen, die professionell, die das gut können, die sagen auch, wenn du ein schlechtes Gefühl dabei hast und wenn du das Gefühl hast, dass deine Seele, deine Psyche da beschädigt wird, musst du da raus, weil du dich fertig machst mit sowas. Da kriegst du einen Knacks, wenn du es zu lange machst. Das ist es nicht wert. Das ist das Geld nicht wert, was du da verdienst. Naja, also da kann ich jetzt schlecht widersprechen halt. Ne? Das ist schon richtig, was du sagst. Und du bist in keiner Zwangssituation. Es zwingt dich niemand, du hast keine Schulden. Du kannst irgendeinen anderen Job wirst du schon finden. Vor allen Dingen, wenn du sogar eine Berufsausbildung hast. Stell dir mal vor, wir unterhalten uns in einem Jahr nochmal und du bist schon so in der Gosse, dass du dich selbst verletzt oder dass du drogenabhängig bist oder ich weiß nicht was. Wie viele Mädels greifen in ihrer Not dann zu Drogen, um das zu ertragen? Und das darf nicht passieren. Naja, das ist sowieso Gegebenheit, da denke ich. Bei den anderen Mädels auch? Teils. Bei dir denn auch schon? Teils. Ach so. Was für Drogen nimmst du? Puh. Koks. Sie. Kokain. Ist natürlich so, dass du abhängig bist schon... Nein. Ja, Mensch, Nina, auch das ist ein Warnsignal. Zieh die Notbremse. Du kannst nicht hin. Du kannst nur und nach ich unten. Ich weiß nicht, wieso. Also es sind erst 3 Wochen und du sagst, du bist nicht abhängig von Kokain. Zieh die Notbremse, dein Weg führt nur weiter nach unten, wenn du so weitermachst. Vor allen Dingen auch, wenn du dich so übel dabei fühlst. Mach es, geh raus. Was gibt's zu tun? Geh raus. Kündige da oder sag demjenigen, der das da betreibt, ich höre auf. Ja, das ist kein Problem, da rauszugehen und dann stehe ich da mit nichts. Ja, dann stehst du erstmal mit nichts. Ist besser, als Koks zu nehmen im Drogensumpf und zu hängen und irgendwie psychisch komplett kaputt irgendwann zu sein. Das ist dein Leben, deine Gesundheit, Mensch. Du bist eine junge Frau von 35 Jahren. Willst du dich kaputt machen? Nein. Sicherlich nicht. Ja. Wer will sich schon selbst gerne kaputt machen oder so? Nina, ich muss leider Schluss machen, weil die Sendung vorbei ist. Ich habe dir aber auch das Gravierendste gesagt, was ich sagen kann. Alles Gute, wünsche ich dir ein gutes Gelingen. Alles klar, tschüss. Danke. In tschüss. Der Technik heute Nacht Henrik Hage und Michael Ochs. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Gut.